you everything. In my magic power, so make a wish and I'll let it come true for you. Tra-la-la-la-la. You're my fairy, you gave me everything I ever wanted from life. Have I made a wish? And is that why? Ich bin Greta G. Ich bin der Kellner. Ich bin er. Ich bin der erste Reisende. Ich bin die zweite Reisende. Ich bin der Berufszeuge. Ich bin der dritte Reisende. Ich bin der Fährmann. Ich bin der Geisterfahrer. Der Hunger des Kellners von Jiří Pollak. Ich bin sie. Der Regen am Straßenrand. Dreihundertsechzig, dreitausendzweihundertneunzig. Und noch ein Dip. Totgeburten. Fehlgeburten. Geldbörsen unterwegs. Jetzt bist du dran. Na komm schon. Halt doch an. Anhalten. Oder du vielleicht. Fossile allesamt. Gute Fahrt! Du? Du kriegst mich nie. Lieber kriege ich eine Lungenentzündung. Gibt es denn keinen Homo sapiens mehr? Du bist bekloppt, Teuerste. Ich bin doch ganz nett, Leute. Ich dachte zuerst, Sie sind jemand anders. Meine Frau vielleicht. Wollen Sie mit? Fatal daneben. Oder sehe ich etwa danach aus? Nein, nein. Im Gegenteil. Ist ja gut. Man sagt es nur. Man erlaubt sich auch mal seine Meinung zu sagen als Frau. Es regnet so merkwürdig. So rhythmisch ringsherum. Hören Sie? Wie Musik. Kommen Sie mir bloß nicht näher. Sie sind ganz nass. Sie zittern ja. Kein Wort mehr, sonst schrei ich. So ein nasses Weib macht Sie wohl geil. Fehlanzeige. Unten bin ich völlig trocken, immun sozusagen, überall. Fahren Sie weiter. Weiterfahren. Der Sonne entgegen. Rastplatz. Essen Sie immer so langsam? Alles braucht seine Zeit. Sie hocken hier schon gut eine halbe Stunde. Ohne Rast kein Reisespaß. Nur wer sich vernünftig ernährt, wird auch überleben. Amen. Die Ausgeglichenheit ist außerdem meine Stärke. Gleich danach kommt die Zuverlässigkeit. Meine Frau weiß beides sehr wohl zu schätzen. Sie heißt übrigens Marion. Meine Vorgesetzten erinnern sich an mich stets, wenn's brennt. Meine Kollegen im Büro ziehen mich deswegen manchmal auf. Sie nennen mich der Nothelfer. Aber das ist ja schon ein wenig übertrieben. Denn heute zum Beispiel breche ich mittags einfach auf, anstatt wie üblich in der Kantine zu essen. Hilfe! Was ist los? Die Sonne brennt. Soll man deswegen die Eruptionen auslöschen? Die Hitze als Gefahr für die Haut. Haben Sie auch dünne Haut? Sie bestimmt nicht. Entweder man lebt und brennt, oder man schützt sich eben. Möchten Sie ein Stück Wurst? Käse? Ich esse kaum unterwegs. Entweder man reist oder man frisst sich blöd. Diese Entscheidung kann ich Ihnen leider nicht abnehmen. Richtig. Ich mache nun kehrt. Nein! Es war angenehm mit Ihnen. Oh, Scheiße, Mann. Ich muss weiter. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Es war bescheuert von mir. Ich bin sonst ganz zahm. Pflegeleicht. Ein andermal. Die Pflicht. Im Nebel. Unterwegs im Wagen. Ich sehe ja gar nichts mehr. Typisch. Du etwa? Ich fahre heute nicht. Ich bin also an dem Nebel schuld. Ich. Willst du etwa streiten? Ich suche bloß nach einem Weg in diesem verdammten, nach sämtlichen Giftstoffen stinkenden Nebel. Bist du verrückt? Da liegt was. Ein Hund, ein Karnickel, ein Igel. Ich habe es überfahren. Bloß keine Hysterie unterwegs. Du bist der Navigator heute, du. Ja, sag doch gleich, der Versager. Wer am Steuer sitzt, übernimmt die volle Verantwortung für eine Fahrt. Es bewegt sich. Komm. Wo? Ich sehe ja gar nichts. Vor deinen Füßen. Wir müssen es retten. Zum nächsten Tierarzt bringen. Schnell. Diesen Kadaver? Seine Augen. Es schaut mich so an. Wir müssen es töten. Je schneller, umso humaner. Sauber vor allem. Du bist ein Mörder. Es krepiert ja sowieso. Nur langsam, eben. Qualvoll. Jetzt reicht's aber. Oder hast du immer noch nicht genug? Du Bestie! Sadist bist du, ich habe es ja gewusst. Ein Ungeheuer als Ehemann. Dann mach es allein, bitte. Ich fahre nie mehr. Da kommt jemand. Benimm dich. Ich will heim. Mir fehlen die Worte. Die Kraft lässt nach. Am Meer stehen, allein. Die Zeit vergessen. Die Reise. Der Traum ist wohl stets ein Unfug. Das Wetter feindlich. Ich habe Hunger. Wir nehmen Sie mit. Selbstverständlich. Steigen Sie doch ein. Wo gehen Sie denn hin? Das Meer ist zu weit weg. Das Wasser sicherlich noch eiskalt um diese Jahreszeit. Wir bringen Sie in Sicherheit. Sie sieht uns gar nicht. Der Abend als Kino. Im Kino. Abend. Der Film läuft schon. Ich will nur rein. Der Film läuft bereits seit einer Stunde. Ein Kriegsfilm ohne Handlung. Ein Krieg eben. Dschungel, Chaos und immer wieder Tote. Jetzt. Gleich kommt der große Knall. Ein Blutbad wie auf dem Schlachthof. Alles rot, alles Fleisch, Eingeweide überall. Kaufen Sie eine Tüte Pralinen und ich erzähle Ihnen den Rest. Ich habe keine Kohle. Was haben Sie gesagt? Ich bin blank, Mensch. Richtig down. Ich sehe rot. Passen Sie auf. Ich brauche keine Pralinen. Meine Bleibe trocken und warm. Ich möchte schlafen ewig lang. Ich setze mich jetzt da kurz hin. Sie müssen lauter reden. Laut. Oder den Vorführer holen. In der Kneipe um die Ecke. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Die Filme sind mein Leben. So aufregend wie jetzt habe ich noch nie gelebt. Vielleicht doch? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe alles vergessen. Stellen Sie sich das bloß mal vor. Alles weg, wie ausradiert. Ganz leise, nach und nach. Es fing mit der Vergangenheit an. Die Bilder wurden blass, die Namen so komisch verdreht, auch der meine. Bis ich dann nicht mehr wusste, ob ich denn verheiratet bin oder nicht. Vielleicht komme ich aus Spanien, ohne es zu wissen. Gottes Strafe. Aber wofür denn? Sie sagen ja gar nichts. Wo ist sie denn nun? Das ist kein Krieg. Das sind Gorillas. Man schlitzt sie auf wegen der Hormone. Ich werde noch wahnsinnig. Gorillas, sagen Sie? Den Film kenne ich ja gar nicht. Doch, am Ende kehrt die junge Forscherin allein nach Afrika zurück. Sie hat sich von der Zivilisation losgesagt. Auch von ihm. Eine ziemlich traurige Geschichte, aber wahr. Wie heißt denn überhaupt diese Stadt hier? Eine Stadt? Ich wollte doch unbedingt raus aus der Stadt. Ich wollte aufs Land zurück, in mein Heimatdorf. Das Mädchenleben führen. Dann war es wohl wieder nur ein Heimatfilm. Sie sehen merkwürdig aus. Wie Greta Garbo. Finden Sie das auch? Mein Gott, vielleicht bin ich es auch. Ein bisschen. Seit Dienstag glaube ich es manchmal. War das Ihr Ernst? Man muss sein Leben in die eigenen Hände nehmen, nicht wahr? Setzen Sie sich doch. Erholen Sie sich. Möchten Sie etwa welche von meinen blauen? Es sind ganz harmlose Beruhigungspillen. Sie sind mein Gast heute. Ein Mensch wie du und ich. Kein Film. Das Meer. Ein U-Boot in Flammen, stimmt's? Sie haben mir so viel Freude gemacht, mein Kind. Schlafen Sie ruhig. Ich habe Zeit. Gegen den Wind. Am Straßenrand. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, Teuerste. Du lässt dich von den anderen nicht überholen. Weder in die falsche Richtung lenken, noch flüchtig betatschen. Unterwegs. Ich bin es doch. Ich. Wer ich? Ich. Eine Liebe sieht man nicht. Manchmal doch. Man bläst sie nur weg. Von wegen. Und wie? Ach ja? Allerdings! Puh! Ich gebe nicht auf. Auch heute nicht. Noch nicht. Da musst du dir schon mehr Mühe geben. In wenigen Tagen erreiche ich das Meer. Du! Nee! Jemand anders! Vielleicht! Quatsch! Zu schwach im Wind. Federleicht aus für dich, kleine Sense. Ich hasse den Wind. Ich hasse dich so. Ich hasse auch mich mehr denn je. Wo bist du jetzt, du Feigling? Hier doch, meine Süße. Neben dir. Und wieder da. Das war nur ein Auto. Doch. Du bist kein Wind. Bravo! 3 Punkte! Und 1 Woche auf Mallorca! Du bist ein Arschloch. Na, warte. Sie wieder? Na, wer denn sonst? Keinen Laut mehr. Sind Sie denn völlig übergeschnappt? Sehen Sie sich doch mal die Windschutzscheibe an. Wie soll ich jetzt überhaupt weiterfahren? Mist! Sie sind kein Wind. Sie stellen eine Bedrohung des Straßenverkehrs dar. Wenn ich jetzt die Bullen hole, sperren die sie noch in eine Klapsmühle ein. Wo ist die Stimme? Helfen Sie mir doch. Nein, ich brauche keine Hilfe. Fahren Sie weiter. Reißen Sie sich doch zusammen, Weib. Ich bin gleich bei Ihnen. Geben Sie mir die Hand. Es geht nicht. Kein einziger Schritt. Es ist bestimmt ein Orkan aus Übersee. Hören Sie? Wie eine Symphonie des Untergangs. Wir haben's bald. Die Nächte sind die wahren Tage im Hotelzimmer. Die Reise im Kreise, die Reise zum Mond, die Reise allein, die Reise zu zweit. Da kommt die Nacht, die allerletzte Nacht, der Mond splitternackt. Das Mädchen war die Falsche, der Mann war am Ziel, die Nacht war ihm zu lange. Er hat sie umgebracht. Ich habe geschlafen. Wie spät ist es? In 3 Sekunden Mitternacht. Haben wir was miteinander gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Der Vollmond hat mich geweckt. Oder ein Zug. Oder Sie, der verhinderte Musiker. Falsch. Es war mein Albtraum. Doch. Ich war im Gefängnis. Das träumt mir oft. Ich war nicht unglücklich darüber. Irgendwie verdiente ich meine Strafe. Außerdem hatte ich meine Ruhe, konnte alleine sein. Einmal am Tag kam die Sonne in meine Zelle rein, höchstens aber 20 Minuten. Ich freute mich schon darauf, zog mich nackt aus, um den Sonnenschein auf meinem Körper zu empfangen, um meine Haut streicheln zu lassen. Die Seele auch. Dann ist es passiert. Man hat mich dabei beobachtet. Ein Wächter wie immer. Ich schäme mich nicht. Ich will ja nur nicht, dass man mir auch noch bei der Begegnung mit der Sonne nachspioniert. Meine kurze Freiheit stiehlt. Die Wärme. Im Gefängnis gibt es keine Männer als Wächter. Wer bin ich denn in Ihrem Traum? Ich träume nicht. Ihre Frau vielleicht? Das genügt jetzt. Sie hat Sie verlassen, nicht wahr? Ohne ein Abschiedswort. Mitten in der Nacht vielleicht? Sie meldet sich nicht mehr, holt nicht ihre Sachen, nicht einmal ihren Wellensittich. Kommt die Nacht, die allerletzte Nacht, der Mond splitternackt. Sie, Armer, ich heiße Berenice, manchmal. Wir bleiben anonym diese Nacht. Fremd. Nur so werden wir sie auch überleben. Ich bin ohnehin schlimmer dran. Sie sind auch bestimmt schlimmer dran. Kein Austausch von Seelenmüll. Kein Trost also. Hören Sie die Stille? Atmen Sie sie. Und weiter? Ich liebe sie nicht. Sie lieben mich genauso wenig. Nur ein Zufall hat uns zusammengeführt. Sie sind wenigstens direkt. Jeder erwartet von uns, dass wir miteinander schlafen. Sie erwarten es. Ich wohl auch. Das Personal. Die Umstände sozusagen. Man hört uns schon längst stöhnen. Unsere einzige Freiheit heißt dagegen Verweigerung. Nicht 20 Minuten lang, die ganze Nacht. Ohne Enttäuschung. Ich bin bereits enttäuscht. Ich mache jetzt ein paar hübsche Fotos von Ihnen. Nur die Schnappschüsse zählen. Die Augenblicke der Wahrheit. So. Ja, so ist es gut. Exzellent. Zufrieden, der Herr? Lachen. Soll ich mich ausziehen? Sie sind ja begabt. Naturtalent, ich weiß. Nun aber muss ich schon gehen. Es ist zu aufregend hier. Viel zu schön, um wahr zu sein. Ich brauche dringend frische Luft. Die Straße. Wie gesagt, ich muss weiter. Gute Nacht. Die Stunde der Wölfe. Hotelzimmer. Das Mädchen war die Falsche. Der Mann war am Ziel. Die Nacht war ihm zu lange. Er hat sie umgebracht. Da bin ich wieder. Was machen Sie mit der Pistole, Mann? Ist nicht meine Sache. Sie können sich gleich erschießen. Ich hole bloß mein Medaillon. Ich vergesse es mindestens zweimal pro Woche irgendwo. Vielleicht wollen Sie es auch? Da ist es. Wer ist da drin? Ich. Eigentlich habe ich Ihnen auch etwas geklaut. Ihre Brieftasche. Normalerweise würde ich sie behalten. Jetzt könnte man auch meinen, ich habe sie beraubt und erschossen. Wer bereits einen Mord am Hals hat, darf sich keine Leichtsinnigkeiten mehr leisten. So. Wollen Sie nicht wissen, was das heißt? Was heißt das? Mein Chef hat mich belästigt. Da habe ich ihm einen Aschenbecher auf den Kopf geknallt. Einen aus Kristallglas. Made in Bohemia. Tot? Ich bin abgehauen. Das war's dann. Ich werde Sie jetzt nicht länger stören. Sie möchten sicherlich lieber allein sein. Im Film übrigens steckt man sich eine Pistole in den Mund. Das ist ein Revolver. Sie tun mir irgendwie leid. Verschwinden Sie endlich. Ich kann nicht. Draußen lauert der Geisterfahrer, ob Sie es mir glauben oder nicht. Geben Sie mir lieber das Ding, Mann. Es ist ja keine Nuckelflasche. Und weiter? Wir machen es gemeinsam. Ganz sanft, ohne Blut. Bald wird es hell. Wenn wir es nicht gleich machen, machen wir es bestimmt nie. Sie denken also auch mal darüber nach? Jeder denkt darüber nach. Außerdem hasse ich schlaflose Nächte. Je länger ich unterwegs bin, umso weniger glaube ich an die Reise. Dass es das Meer tatsächlich gibt. Es gibt es. Zweifellos. Bloß keine Märchen. Wir sind erwachsen. Höchste Zeit also, sich den Tatsachen zu stellen. Das Leben bleibt uns vorenthalten. Den Tod holen wir uns selbst. Nehmen Sie es reichlich. Mit Wasser, Mann. Was ist es? Sieht wie Hustenbonbons aus. Blaues Wunder. Eine Art Traumöffner. Sie sind wahnsinnig, Berenice. Manchmal. Eigentlich wollte ich mich gar nicht umbringen. Es war nur ein Spiel. Hören Sie mir zu, Berenice? In diesem Zimmer hat sich vor einem Jahr ein Ehepaar das Leben genommen. Keiner wusste, warum. Meine Frau ist bereits seit langem fort. Ich habe es aufgegeben, nach ihr zu suchen. Meine Stammkunden warten morgen auf mich. Sie sind sehr hübsch, Berenice. Wir haben's bald. Nur Geduld. Wir hätten uns doch lieben sollen. Zu spät? Keine Abschiedsbriefe? Kein Kuss? Regen Sie sich ab, Mann. Zählen Sie die Züge. Atmen Sie die Stille, bevor die Wölfe kommen. Wenn wir einmal tot sind, fressen die uns nicht auf. Der Hunger des Kellners in der Raststätte. Unterwegs würde ich pausenlos essen. Typisch. Zu Hause dagegen habe ich nie Appetit. Dabei koche ich ja selbst. Komisch. Ihr Kaffee? Ach ja, danke. Sehen Sie, je dichter der Verkehr, umso weniger Unfälle. Oder nur lumpige Bagatellen, Blechschäden, mehr oder weniger. Ein richtiger Autounfall, ein richtiger, braucht seine Bühne, um sich voll zu entfalten. Können Sie mir mein Fernglas reichen? Je mehr Autos, desto mehr Kunden. Stimmt nur bedingt, mein Lieber, nur bedingt. Beim dichten Verkehr hält man kaum an. Bei einem Stau so gut wie nie. Unterschätzen Sie nicht meine Erfahrung. Hauptsache, es kommt jemand. Der Kellner als Fatalist. Liegt das etwa an Ihrer Heimatlosigkeit? Ich bin freiwillig heimatlos. Beneidenswerte Einstellung. Schmeckt's, die Herrschaften? Vorzüglich, ja, sicher. Bis auf den Salat. Er könnte noch etwas knackiger sein. Ist er denn überhaupt frisch? Also, ich finde ihn super. Du übertreibst ein bisschen. Soll ich etwa eine Unwahrheit behaupten, bloß um mit dir übereinzustimmen? Willst du etwa streiten? Ich kann diese verkrampfte Stille zwischen uns nicht mehr ertragen. Dein provozierendes Schweigen. Ich schweige genauso provozierend wie du. Ich mache die Versöhnungsversuche. Ich? Seit dem Zwischenfall mit dem Igel bist du mir böse. Gib es doch mal zu. Es war eben ein Hund. Kein Igel. Siehste, da haben wir's. Außerdem war es ein Hase, ein Bastard jedenfalls. Du hättest ihn nicht erwürgen müssen. Inzwischen habe ich mich schon zweimal dafür entschuldigt. Soll ich es nochmal tun? Bitte. Verzeih mir also meine Ohnmacht im Umgang mit toten Tieren auf der Autobahn. Genügt es? Du willst ja nie zur Mutti fahren. Jeden Sommer? Nein. Es gibt wohl auch mal was anderes im Leben. Die Berge zum Beispiel. Die Berge. Jawohl. Ich hasse das Bergklettern. Ich bin ja keine Gemse. Ich will heim. Habe ich Ihnen denn schon von dem Auto erzählt, das statt mit Benzin mit Blut angetrieben war? Zuletzt am Montag. Ist das denn die Möglichkeit? Hirngespinste. Ich war Zeuge in diesem Fall. Erzählen Sie doch mal. Erst durch einen banalen Zusammenstoß kam die Sache überhaupt heraus. Es gab ja damals kaum Verletzte und dennoch war das Blut überall. Bis man bei einem Fahrer Blutspuren in seinem Benzintank fand. Was Sie nicht sagen. Ein Arzt verwendete nämlich die mit AIDS infizierten Blutkonserven aus seinem Krankenhaus. Aus seinem Krankenhaus. Eine Art Entsorgung wohl. Eher Benzin sparen. Unglaublich. Abstoßend, oder? Vor allem Unsinn. Rein chemisch vollkommen unhaltbar. Lächerlich. Ja, so schrieb die Presse auch. Mittlerweile läuft bereits ein Forschungsprojekt Blut als Alternative. Blut als Alternative bei einem großen Chemiekonzern in der Schweiz. Das Projekt wird logischerweise geheim gehalten. Nur Sie reden davon. Wer glaubt schon einem alten Spinner? Nicht einmal meine Familie. Ich bin harmlos. Möchten Sie vielleicht ein Dessert? Oh ja. Nein. Ich möchte es aber. Wir haben hier schon genug Zeit verschwendet. Na gut, wie du meinst. Die Speisekarte. Bitte sehr. Es wird wohl nichts heute. Es sei denn, der Geisterfahrer taucht wieder mal auf. Wollen wir wetten, mein Lieber? Wollen wir wetten? Na, mir ist es egal. Ich rieche ihn kommen. Ein Zehner, keinen Pfennig mehr. Schon haben Sie verloren. Da kommt er. Seine Blechkiste ist noch von der letzten Amokfahrt verloren. Der Typ ist doch auf Bewährung. Ohne Führerschein. Das nenne ich eine Leidenschaft. Ich nehme 26. Nein, 48. Ich warte. Sehr gut. Schon hat es seinen Wagen erwischt. Junge. Ich war seit April nicht mehr beim Gericht. Dort nimmt man mich ernst. Scheiße! Und nochmal Scheiße! Es gibt ihn also doch. Ich zeig den Scheißkerl an. Ich mach ihn fertig. Haben Sie sich seine Nummer gemerkt? Seine Stimme. Mist. Kann ich Ihnen behilflich sein? Sie brauchen bestimmt einen Zeugen. Ich habe alles gesehen. Er hat Sie ja richtig von der Straße weggedreht. Er fuhr in Gegenrichtung. Und wie? Ein Irrer. Ein Killertyp. Eine Kamikaze. Was darf es sein? Alles außer Fleisch. Cognac vielleicht. Und Sie? Was würden Sie mir empfehlen? Lieber nicht, sonst würde ich mich noch übergeben müssen. Nehmen Sie es nicht persönlich, der Schock, Sie verstehen. Eine Suppe vielleicht? Ich mag nicht alleine essen, danke. Ich esse schon mit, wenn Sie es erlauben. Sie mit uns? Ich habe Hunger. Warum denn nicht? Aber ja, gerne. Sehr liebenswürdig. Eine Art Selbstbedienung, oder wie? Ich finde es durchaus normal. Doch. Der Kellner kommt ja sonst zu kurz. Sein Leben lang immer nur einen Bissen im Vorbeilaufen. Fürchterlich. Der Mensch will es doch mal anders. Wie rührend. Bei dem liegt es an seiner Heimatlosigkeit. Doch das würde er nie zugeben. Das ist sie. Wer? Die Anhalterin. Die Meereswanderin. So weit ist sie also bereits gekommen. Hier meine Visitenkarte. Ansonsten berechne ich als Honorar 3% von dem Versicherungsgeld. Oder glauben Sie etwa, man kann heutzutage nur mit der Rente auskommen? Hier das Dessert, Ihr Cognac und die Suppe. Leicht, gesund, umweltfreundlich. Dann also guten Appetit. Danke. Gleichfalls. Das Leben eine Farce. Zahlen! Sehen Sie denn nicht, dass der Kellner isst? Was für eine Frau. Heute Morgen wollten Sie sterben. Alles nur ein Trick. Placebo-Wunder. Unberechenbarkeit der Frauen. Ich lache darüber. Die Spielsucht der Männer. Ich spiele nicht. Aber ich? Eine Art Selbstbedienung. Im Herrenklo. Lauter nur! Schneller, ihr Saubermänner! Ruhelose Ruheverwalter! Tollwütige Ordnungshüter! Anweisungspflichtige in Panik! Jedermanns Freund und Helfer! Ich bin hier! Das Klo als Geborgenheit, mein lieber Steuerzahler. Aufgebrachte Nomaden als Richter. Moralapostel als Racheengel. Wahlberechtigt in Reihe und Glied. Alle Verdauungskünstler der Welt, vereinigt euch hier! Langsam atmen. Entspannen. Pissen. Keine falsche Geborgenheit unterwegs, keine gebuchte Reise mehr. Die Reise ist das Ziel, die Reise ins Blaue. In Gegenrichtung. Na mach schon, du Pisser. Man bleibt allein in der Autokolonne. Dort mehr als sonst wo. Anonym. Plötzlich zum Opfer. Du oder ich, der Kitzel des Todes. Du Versager, du biederer Verräter. Der größte Feind des Mannes ist sein Schwanz. Danger, die Richter kommen. In Deckung, Mann. Na kommen Sie schon, wir haben kaum Zeit. Ich muss gleich wieder fort. Das hier ist ein Herrenklo. Das sehe ich auch. Das Damenklo wird zurzeit renoviert. In der Küche ist die Köchin. Und das Büro ist leider zu. Der Geschäftsführer hat nämlich den Schlüssel mit in Urlaub genommen. Macht nichts. Sie können die Augen schließen. Im Gegenteil. Ich war schon mit 11 aufgeklärt, was alles Mann als Mann damit macht. Ein frühreifes Kind. Insofern selber schuld. Und Ihr Freund? Was sagt er dazu? Mein Freund? Der Kerl ist ein Vertreter. Außerdem hat er seine Chance gehabt. Keiner da? Umso besser. Wo ist denn bloß meine Scham geblieben? Ihr könnt's auch lassen. Nein, ich will es. Doch, jetzt erst richtig. Noch heute Morgen war ich beinahe tot. Bedienen Sie sich. Nicht hier. Da vielleicht. Sie verabscheuen mich hoffentlich nicht. Ich kann alles ertragen, bloß keine Verachtung. Berühren Sie mich ruhig. Sie haben bereits gegessen, jetzt bin ich dran. Fester doch. So etwa? Noch fester. Genau. Schneller auch. Die Kleinlaster des Reisevolkes, die blieb schon zum Nulltarif. Die lieber als Fickburger. Nicht so schnell. Ich dachte, Sie haben es eilig. Jetzt nicht mehr. Wie Sie wünschen. Mach das Weib fertig, Fremder. Etwas Brutalität kann nie schaden. Sanfter, bitte. Sie weiß nicht, was sie will. So kann nur ein Kellner die Frau anfassen. Was ist denn los mit Ihnen? Ich mach schon allein. Hören Sie denn nicht? Die Stimme? Eben. Wir machen weiter. Weitermachen. Nimm dich in Acht, Fremder. Die Sehnsucht der Frau ist des Mannes Unheil. Die Kastration im Endeffekt. Ohne Distanz sind wir tot. Keine Mutter wert. Sie sind eine Flasche. Ich kann nicht sagen. Und Sie, Feigling, kommen Sie raus. Sie sind es. Jawohl, die Stimme meiner Angst, der allgegenwärtige Wächter meiner Träume, der Peiniger im Wind. Doch mein Schatten, der Mann. Bloß keine Unterstellungen ohne Beweise. Ich kenne dich ja gar nicht. Du oder eine andere. Sieh dir doch mal meinen Hautausschlag an. Überall. Ich bin nämlich auf Menschen allergisch. Unheilbar. Maul halten! Was wollen Sie mit dem Revolver? Ich war 11, als ich die Stimme hörte. Zum ersten Mal mit ihr allein. Dann folgte der große Spaß. Der Fratz lernt fürs Leben, was Sache ist. Schiss. Ich will ans Meer seit dem Tag. Bei jedem Wetter. Ich werde sie erschießen, Mann. Die Geiselnahme in der Raststätte. Der Mann hat eine gestörte Persönlichkeit. Eine gestörte Persönlichkeit, wie das die Gutachter nennen. Gleich 3 wurden zuletzt vom Gericht vorgeladen. 36 Minuten. Sie konnten sich nur in einem Punkt einigen. Der Geisterfahrer wurde im Alter von 4 Jahren von seinen Eltern auf der Autobahn E25 Zürich-Genève ausgesetzt. Wie ein Hund. 37 Minuten, Vögeln. Guten Tag. Das Kind wuchs verwahrlost mitten im Verkehr auf. Er nährte sich von Abfällen an den Raststätten, später durch kleine Diebstähle. Welch stechende Hitze heute. 40 Minuten, diese Nutte. Erst als der Wilde versucht hat, mit 8 eine alleinreisende Frau zu erdrosseln, wurde er in ein Kinderheim eingeliefert. Sie soll ihn an seine Mutter erinnert haben. Auch die enorme Luftfeuchtigkeit. Ich gehe jetzt. Ich bin ja ohnehin schon von meiner Strecke abgewichen. Ich bin doch kein Narr. Gibt es hier keine Bedienung? Der Kellner kommt gleich. Woher wissen Sie das? Hä? Der Rammler ist ja gerade anderswo beschäftigt. Er fühlt sich wohl einsam, fremd hier. Man hat sich den in einem anderen Land geläufigen Sitten anzupassen. Nicht an jeder Ecke auffallen. Ein Kellner ganz besonders. Ich möchte kurz telefonieren. Als Berufszeuge sozusagen sehe ich den Tatbestand etwas anders. Bist du es, Marion? Entschuldigen Sie bitte. Nicht der Kellner, sondern Ihre Freundin hat die Initiative ergriffen. Und zwar mit dem fragwürdigen Satz, ich habe Hunger auf Sie. Dazu hat er sich jedoch mit seinem Charme eines Latin-Lovers geradezu aufgefordert. Der kommt aus Osteuropa. Bist du es, Marion? Ja, ich bin's. Nur so halt. Alles in Ordnung. Auf jeden Fall ist er kein Jude. Einen Juden erkenne ich auf den ersten Blick. Na, selbstverständlich bin ich im Büro. Ich wollte bloß mal hören, wie es dir geht. Kein Malheur, aber nein. Der Kellner ist da. Ich meine, Kollege Just. Du kennst ihn ja. Und wo ist sie? Sie lebt. Sie wird nur von einem Geistesgestörten auf dem Klo bedroht. Das ist er. Er wollte ein Bier. Frisch vom Fass. Das böse Kind. Ich möchte auch eins. Wir müssen ihr helfen. Handeln. Er ist zu allem fähig. Bewaffnet. Dann rufen wir die Polizei, bevor es zu spät ist. Die Frau ist schließlich in Gefahr. Zu spät. Na? Ist sie nicht hübsch als Geisel? Wo ist mein Bier? Avanti! Was machst du denn da, Onkel? Auflegen und keine Dummheiten hier. Bist du noch da, Marion? Ich muss jetzt aufhören. Der Chef wartet. Falls ich heute später komme, küsst die Kleinen von mir. Berenice! Machen Sie doch was! Ich möchte schon. Ich bin aber kein Selbstmörder. Ich meine, Sie sind ja an dem Schlamassel nicht so ganz ohne eigene Schuld. Oder halten Sie mich etwa für vollkommen blöd? Hier, fürs Telefon. In Ordnung. Und Sie? Ich bin kein Held. Warum mischen Sie sich dann überhaupt ein? Ohne Ihr albernes Eingreifen wäre das Schwein hier längst ein toter Mann gewesen. Eben. Das konnte ich nicht zulassen. Richtig, Fremder. 10 Punkte. Letztlich bin ich für den Betrieb hier verantwortlich. Auch für die Gäste. Sagte der Kellner, der mündig sein wollte. Heimatlos, sogar vogelfrei. Sie bleiben der Kellner überall, der geborene Diener. Ihr Hunger nur klitzeklein. Ende der Durchsage. Warum tun Sie das der Frau an? Anders reisen, Onkel. Das Leben in Gegenrichtung. Den Aufstand zum Alltag machen. Das Nichts befragen. Permanent. Was haben Sie jetzt vor? Die Frau umbringen vielleicht? Uns alle? Jede Sekunde kann jemand kommen. Die Köchin zum Beispiel. Am besten, Sie geben auf und verschwinden. Samt der Frau, hoffentlich. Ihre ausgefallenen Ideen. Warten wir das Gewitter ab. Der Fremde hat recht. Du kommst mit, Kleines. Wir fahren gemeinsam in Gegenrichtung. Machen einen schönen Ausflug. Kurze Ferien am Meer vielleicht. Stecken Sie sich das Ding in den Arsch, Mann. Ich gehe ja freiwillig mit. Jedem sein Meer. Am Strand. Der Film lief damals ohne Titel. Du warst so jung, Greta. So glücklich. Das Leben so leicht. Du saßt in der ersten Reihe. Zugleich spieltest du die Hauptrolle. Die Handlung war nicht so wichtig. Oder doch? Bestimmt. Du kannst dich bloß nicht erinnern. Du möchtest die Bilder nicht mehr sehen. Die Fortsetzung. War es denn überhaupt hier? Das Meer ist in jedem Film laut. Ich komme ja gar nicht aus Spanien. Du musst weitersuchen. Da, hast du dein Meer. Zufrieden endlich? Hoffentlich bist du jetzt ein bisschen nett zu mir. Oder muss man dir alles abzwingen? Lassen Sie mich los, Mann. Dann haust du wieder ab? Nein, jetzt nicht. Nicht mehr. Glaub dir kein Wort. Deine ewigen Launen gehen mir allmählich auf den Keks. Habe ich etwa nicht alles getan, was du wolltest? Brav fahren, Meer suchen, Klappe halten. Ich bin nicht freiwillig mitgegangen, um Ihnen unterwegs als Matratze zu dienen. Freiwillig? Ich musste dir doch mächtig nachhelfen, Kleines. Sie verderben alles. Ah, genau. Nur das Verderben ist nicht zu übertreffen. Auf das Nichts ist stets Verlass. Die Leere bleibt uns treu. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich mich freuen kann oder nicht. Ich wollte es so. Verdammte Reise. Was mache ich denn hier? Wer bin ich eigentlich? Die Dose für einen Dosenöffner etwa? Sei einmal lieb zu mir. Du magst es genau wie ich. Das suchst du in der Tat. Nein, nicht so. Ach schon. Die Liebe anders. Das Verbrechen ist die Seele der Geilheit. Sie sind so feige. Hinter den Worten versteckt, hinter den Drohungen. Kein Mann mehr ohne Rache. Hass. Was weißt du schon von mir? Ich bin nicht schwindelfrei. Außerdem leide ich an Magenkrämpfen beim Tageseinbruch. Die Zeit stampft mich zu Boden. Siehst du es nicht? Ich kann nicht anders. Befreie mich doch, Frau. Da haben wir sie. Dort. In flagranti. Natürlich. Darf ich mal Ihr Fernglas haben? Gleich. Einen Augenblick noch. Bitte. Die Frau wird vergewaltigt. Wir hätten doch die Polizei gleich verständigen sollen. Sie wollte ja mit. Ich bin Zeuge. Ja, immerhin. Ich weiß nicht. Jetzt macht sie allerdings auch mit. Außerdem ist der Revolver nur eine Attrappe. Ein Werbeartikel meiner Firma. Ich habe ja im Koffer noch mehr davon. Und das haben Sie ihr nicht gesagt? Das halte ich also für ganz mies, ehrlich. Geben Sie ihm nochmals das Fernglas. Sehen Sie schon, die Frau ist eine Nymphomanin. Eine Sirene, sie wird nie genug davon haben. Da ist Maria ziemlich anders. Ich kriege keine Luft mehr. Ich ersticke. Nun freu dich doch schon drauf, Kleine. Warum sind Sie denn überhaupt hier? Ich? Eine gewisse Verantwortung habe ich schon. Ich meine, sie könnte früher oder später doch noch meine Hilfe brauchen. Jede Frau braucht Hilfe. Diese eben nicht. Nein! Marion ist viel zurückhaltender. Aber sie mag die Kinder aus ganzem Herzen. Jetzt haben Sie die Stellung gewechselt. Zeigen Sie mal. Lieber nicht. Nein. Fehlanzeige. Ende. Aus. Weiter! Nein, es hat doch keinen Zweck, Mann. Wählen Sie uns beide nicht mehr. Auf die sanfte Tour läuft es nicht bei Ihnen. Keine Lust auf den Rest. Weiter, du Hure. Die einzige wahre Lust ist die Todessucht. Ich fürchte Sie nicht mehr. Ich bin hier am Meer. Begreifen Sie endlich. Ich hab's geschafft. Es gibt keine Geister mehr. Wenigstens du zu mir. Wie heißt du eigentlich? Komm zurück. Warte. Hier war's, genau. Mir kannst du glauben, Greta. Die Schauspielerin kam von rechts, leichte Meeresbrise in den Haaren. Sie war verlobt, kurz vor der Hochzeit. Wie du. Sie wollte sich freuen. Von ihrer Jugend Abschied nehmen. Wie du. Plötzlich fühlte sie sich wie verraten. War das denn alles? Fragte sie das Meer. Das Wasser war eiskalt. Das ist sie ja doch. Seitdem ich Witwe bin, habe ich keine nackte Frau mehr gesehen. Keine nackte Frau. Meine Enkelin ist noch zu klein, die Tochter so streng. Das ist meine Frau. Ich bin hier nicht wegen einer Frau. Ich bin nicht heimatlos geworden, um irgendwo ansässig zu werden. Ein Kellner ist überall und nirgends zu Hause. So kann sich doch kein Mensch verändern. Nicht mal eine Frau. Meine Frau war außerdem ein häuslicher Typ, soweit ich mich erinnere. Leider war ich ständig unterwegs. Der Job fraß mich einfach auf. Ich wollte davon schwimmen. Erinnerungen in meinen Träumen. Das kann sie nicht sein. Die auch nicht. Wie kann ich jetzt bloß zurück? Ich bin zu weit gegangen. So was ist mir noch nie passiert. Ich habe Marion belogen, ihr Vertrauen in mich erschüttert. Was würde ich denn im Büro sagen? War das denn alles? Sie nie verstanden. Ich musste weg. Eine Frau ist eine Frau. Auch eine Badenixe. Das Leben ist anders, Marion. Greta Garbo. Hautnah. Dann kam die Fähre. Der smarte Fährmann rettete sie aus der tödlichen Umarmung der Kälte. Ihr feuchter Blick war voller Fragen. Der Horizont ganz leer. Titanica. Vom Segen der Seefahrt. An Bord der Fähre. Nehmen Sie doch einen Schluck, Madame. Das bringt Ihren Kreislauf wieder richtig in Schwung. Ich trinke nicht. Danke. Ich schon. Damals aber nicht. Damals. Sie waren voller Kraft und Zuversicht. Sie wollten doch Hochseekapitän werden. Eine Expedition unternehmen. Die Insel der Lunatiker entdecken. Wann soll das gewesen sein? Vor 25 Jahren. Ausgeschlossen. Da haben Sie wohl einen Film gesehen. Tut mir leid, Madame. Ich erinnere mich an nichts. Die Fähre ist seit eh und je in Familienbesitz. Ich bin, was ich bin. Basta. Trotzdem Dank. Wofür denn? Für Ihren Bademantel. Wie damals. Hoffentlich kriegen Sie keine Lungenentzündung. Das Baden um diese Zeit ist ein Unding. Die Passagiere heute haben nur Heu im Kopf. Das Hin und Her einer Fähre. Die Lüge von einer Reise. Der Gipfel der Blödheit. Die Langeweile pur. Her mit der Flasche, Captain. Steigen Sie ruhig aus. Warum sieht man denn gar nichts? Weder links noch rechts. Kein Walfisch in Sicht. Nichts. Ich finde es toll hier. Echt. Es war auch deine Idee. Ich bereue nichts. Der Kellner wohl auch nicht. Jetzt bin ich endlich frei. Was machen Sie denn da die ganze Zeit? Wie Sie sehen, die Seemannsknoten. Bebel Einsteck, Paulsteck, Erdknoten. Der hat Akzent. Gar nicht so einfach, die Dinger. Man muss schon Geduld haben. Vielleicht wechseln Sie noch Ihren Beruf. Der wird Matrose. Hauptsache, man ist glücklich. Ich bin es jedenfalls. Doch. Jetzt habe ich alles, wovon ich träumte. Das Meer ringsherum. Mehr kann man sich als Kassenpatient gar nicht wünschen. Je bescheidener man auftritt, umso weniger wird man enttäuscht. Regel Nummer 1. Ich bin weder Vertreter noch enttäuscht. Darüber kann ich nur lachen, Berenice. Man kann doch so viel unternehmen. Neue Menschen unterwegs kennenlernen. Meeresfauna und Flora studieren, oder? Wo denn, hä? Man darf sich nicht vergessen unterwegs. Auch die Familie. Man lebt ja nicht allein. Wo käme denn die Welt sonst hin? Die Zivilisation. Wie heißt die Marschroute, Kim? Das Kap der guten Hoffnung, Sir. Sowas gibt es hier nicht. Ich nenne es aber so. Genau wie damals. Die Luft ist klar, die Möwen so leise. Alles so fremd, so traurig. Schön. Sie sind, wie ich es war, mein Kind. Man kann doch nicht heulen, wenn man glücklich ist. So viel auf einmal. Oder doch gar nichts. Sie sind am Meer. Aber warum? Das weiß ich nicht mehr. Wer weiß das schon? Ich bin Ihnen jedenfalls dankbar. Sie haben mir sehr geholfen, mein Kind. Darf ich Sie um etwas bitten, Madame? Aber selbstverständlich. Ihr Autogramm. Mit Vergnügen. Für meine Enkelin, wissen Sie, für meine Enkelin. Die wird sich freuen. Sie sind doch Greta Garbo. Die ist ja bereits tot. Ich lebe. Ist was? Sag doch. Mein Magen. Kopf. Alles. Dann nimm die Reisetabletten. Sie helfen dir bestimmt. Man hat sie uns doch empfohlen. Probieren Sie von meinem Blauen. Oh, danke schön. Dieses penetrante Schwanken. Möchte noch jemand? Ich. Danke. Bitte. Ich habe ja keinen Grund, hier zu sein. Verstehen Sie, ich war durchaus zufrieden mit meinem Leben. Geschätzt, integriert. Ich wollte bloß etwas Luft schnappen. Mittags. Mehr nicht. Sie waren schon mal verheiratet. Vor langer, langer Zeit. Vielleicht. Manchmal dauern Tage jahrelang. Oder auch umgekehrt. Meinen Sie nicht? Man kann nicht alles auf einmal haben. Alles oder nichts. Das ist keine Halbherzigkeit. Kein Mittelmaß mehr. Mir wird zum Kotzen hier. Ihnen auch? Dann tun Sie doch etwas, Mann. Bevor wir umkehren. Kapern Sie das Schiff. Entern Sie es doch. Alles, was Sie wollen. Mit dem Spielzeug etwa? Ach, Sie mieses Dreckstück. Arme Frau. Darf ich Sie was fragen? Nur kurz. Ihre Fähre heißt doch Titanica, richtig? Der Großvater wollte es so. Klingt nahezu verhängnisvoll. Die Fähre heißt Titanica, nicht Titanic. Der Name ist so eine Art Wiedergutmachung. Die großen Schiffe mögen Gefahr bedeuten. Titanica sorgt für Zuverlässigkeit. Klar? Der Großvater war ein gutmütiger Mensch, fromm, voller Gottesfurcht. Und Sie? Ihr Mann sucht Sie wohl überall? Er sucht nach neuen Kunden. Provisionen. Vielleicht will er Ihnen aber auch helfen. Der braucht ja Selbsthilfe. Er hat sein Leben, den Beruf. Er hat Policen. Ja. Was gibt's denn sonst? Den Rest? Das Meer. Ich möchte so viel verändern. Neue Blumen im Garten pflanzen. Völlig andere Kleider tragen. Am liebsten möchte ich blond sein. Würde ich Ihnen dann gefallen, Berenice? Ich heiße nicht Berenice. Ach nee. Ich hatte schon immer einen anderen Namen. Und ich werde wieder zu diesem Namen zurückkehren, sobald das Schiff vor Anker geht. Meine graue Existenz führen. Genauso hässlich wie mein wahrer Name. Ein unscheinbares Leben. Das dürfen Sie nicht. Die Berge geben mir Halt. Sie sind ja nicht umsonst groß und stark. Stabil vor allem. Das verfluchte Meer. Man kann es nicht halten. Schwammig, feindlich, kalt. Wie eine Ehe. Nur du strahlst, Matrose. Deiner Vergangenheit entkommst du nie. Glaub bloß nicht an die Ferne, um als Fährmann zu dienen. Schau doch mal an, den Trunkenbold. Jeder richtige Seemann säuft. Noch was, Alter? Sie müssen kehrt machen. Ihr Kurs ist eigensinnig. Die Strömung hier macht der Fähre arg zu schaffen. Bei einer Gerichtsverhandlung kommt man auf alle Einzelheiten nochmal zurück. Es kommt zu keiner Verhandlung. Weiterfahren. Geisterschiff, ahoi! Der Nothelfer hat versagt, Marion. Er befindet sich selber in akuter Seenot. Rein ins Wasser! Rette sich, wer kann! Ich kann nicht schwimmen. Nichts leichter als das. Weiterfahren. Doch. Die Reise im Kreise, die Reise zum Mond, die Reise allein, die Reise zu zweit. Sie hörten Der Hunger des Kellners von Jiří Pollak. Es sprachen Katharina Palm, Thilo Brückner, Bettina Koch, Paul Burian, Renate Grosser, Bertolt Tötzke, Dieter Eppler, Heinrich Gieskes, Martin Semmelrogge und Pitt Krüger. Ton und Technik Werner Klein und Gisela Jahr. Regieassistenz Hans Müller. Regie Stefan Dutt. Produktion Saarländischer Rundfunk 1991.